hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 119 live aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit Dennis Moorhart. Hallo und Renke. Hi. So langsam bereue ich meinen Wunsch nach den 90er Jahren, dass sie wieder zurückkommen. Wieso? Was ist denn passiert? Naja, also ich habe mir ja vieles zurückgewünscht. Also ich bin ja auch, glaube auch, dass es die Zeit reif wäre für ein Revival der Wochenshow. Aber Wetten, das wollte ich jetzt nicht zurückhaben. Ja, Moment, aber Wetten, das war ja letztes Jahr schon bekannt. Ja, aber trotzdem. Ja. Nostalgie, also 90er Jahre, Nostalgie und Allgemeines wird heute ein großes Thema sein. Ja. Dennis. Aber vorher möchte ich noch was anderes sagen. Weißt du, was ich gerade gemacht habe? Und ich möchte mal so ein bisschen Medienkritik loswerden. Oh Gott. Darf ich das hier? Ist das der richtige Ort? Ja, werd mal Meter. Okay. Nee, wieso der Meter? Naja, wir sind ja Teil des Mediengeschäftes. Ach so, wir machen Geschäft? Das war mir neu. So. Also wenn du nicht regelmäßig kannst, dann vielleicht Arzt aufsuchen. Hast du in den letzten Wochen mal fest und flauschig gehört? Das habe ich auch abseits von den letzten Wochen nicht gehört. Okay. Jan Böhmermann erzählt viel darüber. Das läuft ja voll mittlerweile zweimal wöchentlich. Wer will sich das denn alles anhören? und die Mittwochsausgabe heißt Boomer Cringe. Das klang vor einem Jahr schon nach einer scheiß Idee, jetzt aber noch viel mehr. Jan Böhmermann erzählt seit Wochen davon, dass er sich, es wird kalt draußen und so, und jetzt muss er sich wieder dick eincremen und so, weil seine Haut so schlecht ist. Und ich weiß nicht, ob das bei ihm wirklich so ist, bei mir ist es tatsächlich so. Und ich habe auch gerade hier wieder meine Hände eingecremt mit Urea-Handcreme. Oh. Und ich habe, ja. Und da erzählt er auch ständig von Urea und macht diese ganzen billigen Witze mit AdBlue und Tankstelle und so, alles, was ihm da so einfällt. Vor allem im Winter, du kannst doch zwei Fliegen mit einer Klatsche einfach auf die Hände pinkeln. Ist warm, hilft gegen trockene Haut. Meinst du solche Witze? Man kann auch erst in den Schnee pinkeln und dann die Hände reinstecken. Das ist aber kalt dann. Ja. Egal, also mich stört das ein bisschen, weil das ist ein Thema, schlechte Haut. Ich habe dir im Privaten schon viel darüber erzählt. Ja. Über meine Haut, über meine Hautprobleme und meine regelmäßigen Besuche beim Hautarzt. Ja. Hautkrebsvorsorge ist das Stichwort. Ja, also. Ganzkörperuntersuchung. Oh Gott. Was? Es ist so. Na, ich weiß ja nicht, was du jetzt erzählen möchtest. Weil nein, ich möchte gar nichts erzählen. Aber ich fühle mich ein bisschen wieder meines Themas beraubt. Und ich möchte nur mal, das haben wir jetzt nicht ausgesprochen. Ne? Das ist ein neuer Fall des Themenklaus vom Anycast. Aber so viele Sachen sind schon irgendwie bei Fest und Flauschig aufgetaucht. Es ist ein bisschen, langsam finde ich es auch nicht mehr interessant und lustig, sondern ein bisschen nervig, dass uns hier schon alles abgegraben wird. Denn wer weiß, wo das auch hingeführt hätte. Du, ich schreibe hier gerade an einem Text, der heißt, muss mal kurz gucken. Das Husten schneidest du raus, ne? Ja. Ja, sehr gut. Damit die Leute auch nicht denken, du wärst Corona infiziert. Sonst fällt noch deine Reise nach Israel flach. Vergiss es, in in Kassel ist auch kein Conora, gar nichts. Also ich habe hier Arbeitstitel Skeptischer Hypochonder. Steht hier schon, ist wie ich ohne Scheiß, seit mehreren Wochen schon geöffnet. Lösche ich jetzt einfach alles. Hat keinen Sinn mehr. Hat ja schon jemand gemacht, den Gag. So ähnlich. Also nur so ganz andeutungsweise. Bist du jetzt tatsächlich einfach jetzt seit mehreren Wochen beleidigt, dass deine Idee für ein Format in diesem Podcast offensichtlich, den du unbewusst geklaut hast? Nee, das hat nichts. Ach so, das meinst du? Nee. Ja. Nein, das hier mit der Haut und den Hautproblemen, ja. Das hat viel eher angefangen. Also, dass Böhmermann darüber erzählt hat. Und den Text, den ich geschrieben habe, der war auch gar nicht mal so sehr für einen Podcast gedacht, aber das stört mich ein bisschen. Ja, aber das Viel um Visite. Kennst du Visite? Ja, NDR. Das Gesundheitsmagazin im NDR. Dienstags oder donnerstags oder Mittwoch? Ich glaube dienstags. Ja, dienstags. So aber 20.15 Uhr, schön der Topplatz, da sind die Omas noch gerade noch wach. Ja, natürlich. Das habe ich, ohne Scheiß, das habe ich mit meiner Oma geschaut. Natürlich. Vor über 20 Jahren. Da ist immer ein netter, und zwar der Arzt, der da immer da ist, ist immer 50, Mann und irgendwo wichtig und erzählt dann über Rücken, Blase, Füße, Rheuma, also das, was so das Volk bewegt. Viel mehr, Dennis, viel mehr. Also ich habe neulich eine Folge gesehen, da ging es um Krebs. Und da ging es aber um sozusagen die Fortschritte in der Krebstherapie und darin, dass man die Tumore jetzt auch bestimmt in verschiedene Klassen und dann werden so Immuntherapien gibt es teilweise. Es gibt also Krebsarten, die lassen sich per Immuntherapie behandeln und da ist nichts mit Chemo oder Bestrahlung oder so. Es kann dann sozusagen vielleicht auch dazu kommen, zu Beginn, um das Ding schnell kleiner zu machen oder so. Aber die Leute essen Tabletten. Da war ein Typ mit Lungenkrebs, der isst seit 3 Jahren, nimmt er Tabletten und das Ding wird immer kleiner. Das ist schon geil. Ja. Aber es ist ja das, was BioNTech ja macht mit seinem Initial, also die ganze mRNA-Sache war ja tatsächlich personalisierte Krebstherapien. Weil ja, das ist aber noch ein bisschen was anderes, glaube ich, weil hier geht es tatsächlich auch um so Krebsarten, aber das ist ja, was BioNTech macht, das ist ja wirklich nur so dann auf Menschen zugeschnitten, glaube ich, ne? Ja. Sollte das ja sein. Aber ist ja das Lustige, dass gerade jetzt, also jetzt werden wir jetzt wieder ernsthaft, sorry, ist ja schlimm, aber ich finde das total interessant, dass jetzt Viren wieder so ein bisschen in den Fokus rücken, vor allem auch Viren, die Krebs auslösen, das tun zwar nämlich viele, also die bekannteste ist ja sicher HPV und da gilt es quasi, lasst eure Kinder bitte impfen dagegen, weil das ist ungeil und zwar für alle Geschlechter, so. Frag Harrison Ford. Ja, hat Harrison Ford, welchen Krebs hat er dadurch bekommen? Ich glaube Kehlkopfkrebs oder so, okay, ne? Okay, krass. War das nicht so? Ja. Und es gibt einige weitere durch Virus initiierte Krebssorten, Arten. Und das rückt alles gerade wieder an den Fokus und das finde ich gar nicht mal so unspannend. So. Aber es ist jetzt wieder schon wieder viel zu ernsthaft, als wären wir Visite oder so. Ja, aber nee, warte, Harrison Ford wird Tumor an Nase entfernt? Verdacht auf Hautkrebs? Hä? Da wäre er doch mal zu deinem Hausarzt gegangen, zum regelmäßigen Hautkrebs-Klinik. Aber wer war das denn? Da hatte doch jemand Krebs. Nee, nicht Harrison Ford. Entschuldigung. Dieser andere alte Sack. Meine Herren. Um Gottes Willen, es gibt sehr viele alte Säcke in Hollywood. Ja. Moment. Du musst ich mit muss jetzt ja werden. Ja, ich muss jetzt. Wenn du jetzt sagst, weiße Haare, haue ich dich. Ja, ich muss jetzt über seine Ehefrau muss ich. Michael Douglas war das. Mein Herr. Ah, ja. Aber schon ähnlicher Phänotyp, möchte ich sagen. Ja, definitiv. So, und der hatte doch. Ja. Der hatte doch Krebs, Emmy. Und das war HPV auf jeden Fall. Okay. Aber um quasi jetzt wieder ins Unseriöse zu kommen, das, was Böhmermann macht, ist ja nichts anderes. Der Mann wird einfach alt und er hat einfach gemerkt, dass seine Zuschauer oder seine Zuhörerinnen auch alt werden. Und was machen alte Menschen gerne? Sie tauschen sich über ihre eigenen Krankheiten aus. Und das ist aber einfach beliebt. Aber da tauscht sich ja keiner aus. Da tauscht sich ja keiner. Er erzählt ja nur. Ja, aber klar, aber das ist ja quasi eine Vorbildfunktion, die dieselben Probleme wie das einfache Volk hat. Da related man da. Stopp. Ja, aber da ist ja, guck mal, seiner Vorbildfunktion wird er ja nicht gerecht. Er macht ja nur so halbgare Witze und erzählt davon, dass er sich in der Apotheke teure Cremes kauft. Unseren Rundfunkbeiträgen. Ich sag ja, danke, dass du Beitrag gesagt hast. Ganz im Gegensatz zu Sebastian Puffpaff heute, der Gebühren sagen musste, damit das einfache ProSieben, vorgestern, damit das einfache ProSieben-Publikum seinen Witz versteht. Ich bin ja der dazu aufruft, zum Hautarzt zu gehen, wenn man irgendwie seine Muttermale mal überprüfen lassen möchte. Ja, das macht ja auch Sinn. Ja, eben, sag ich doch, macht er ja aber nicht. Es geht gar nicht um Vorbilddings und so. Nee, da geht's, es ist einfach nur billige. Aber ein Vorbild kann ja auch schlecht sein. Ja, aber er hat sich ja, ich glaube, er hat sich noch nicht, so richtig damit abgefunden. Also er macht sich so halb lustig über seine, über die Konstitution seiner eigenen Haut, aber geht den nächsten Schritt nicht und nutzt auch seinen Fame dafür. Impact Factor. Um Leute dazu zu bewegen, das Richtige zu tun für die eigene Gesundheit. Genau. Ja, wollte ich mal kurz loswerden. Da habe ich mir gerade so dran gedacht, als ich hier meine Hände eingecremt habe. Naja, ich habe tatsächlich auch. Das ist ja eine allgemeine Kritik an Böhmermann, dass der Junge sich auf seiner Metaebene versteckt hält und sich nur traut, auf Twitter ein bisschen ernsthafter zu werden. Ja, obwohl das neue Format schon ein bisschen, das hat schon viel Haltung. Ja, aber das ist wie immer auch nur ein Abklatsch von quasi, wobei, das ist ja, glaube ich, ein allgemeines Problem, dass diese Art von journalistisch recherchiertem Comedy, ja, das ja natürlich auch nur ein Abklatsch ist und der noch nicht so richtig, also, wenn da ein bisschen weniger dieser Böhmermann-Humor dabei wäre. Der ist ein bisschen, ich finde, er ist ein bisschen zu bemüht ernst. Er muss da noch ein bisschen rein, da noch ein bisschen mehr reinwachsen. Das ist nicht silly genug an einigen Stellen. Und man kann auch mal das Skript verlassen, um eine witzige Idee weiterzuspinnen, bis sie komplett auserzählt ist. Das kann man auch ruhig mal über 2 Minuten machen. Traut er sich aber noch nicht. Weil er halt nicht möchte, dass das Thema untergeht. Das kann ich verstehen, einerseits. Andererseits ist es halt ein bisschen schade. Ich habe dazu 2 Punkte. Einerseits möchte ich nochmal beklagen, dass... Stopp. Frage. Erstmal eine Frage. Ja? Hast du das auch schon länger als 3 Minuten oder über 2 Folgen gesehen? Was denn? Wir sind nämlich böse gerügt worden, dass wir unsere Serienkritik sich ja immer nur auf Serien beschränkt, die wir nie gesehen haben. Also Böhmermanns, also ich gucke eigentlich immer diese Hauptsegmente... Diese 20-Minuten-Dinger auf YouTube. Ja, okay. Ja, dann ist es ab jetzt Robert approved. Okay. Die 2 Punkte. Einerseits möchte ich nochmal beklagen, dass der ORF Guten Abend Österreich abgesetzt hat. Guten Abend Österreich war ähnliches Prinzip. Sie hatten wirklich Recherche und jemanden, der das comedy-mäßig aufbearbeitet hat. Und das war sehr gut. Das wurde dummerweise dem ORF zu kritisch. Und das wurde dann abgesetzt. Und der 2. Punkt, den ich jetzt wieder direkt vergessen habe, doch, den habe ich wieder. Und zwar habe ich das Making-of gesehen zu dem Musical, Der Eierwurf von Halle. Ah, das habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Aber in dem Making-of wurde halt nochmal gesagt, naja, Böhmermann hatte die Idee, er wollte irgendein Musical zu Helmut Kohl machen. Total nachvollziehbarer Gedanke. Ich wache damit morgens eigentlich auch immer auf mit diesem Gedanken, auch endlich mal ein Musical über Helmut Kohl machen. Wer nicht? Richtig. Aber ganz ehrlich, wer nicht? Ich glaube, das betrifft ungefähr so 63,2% der bundesdeutschen Bürger. Und da hat ihm einer seiner Autoren, ich habe den Namen leider vergessen, aber wir verlinken das Video an dieser Stelle, einfach unten in den Kommentaren, gesagt, naja, lass uns doch irgendeinen ganz kleinen Aspekt nehmen und den richtig voll aufblasen. Und das mag ich. Und das ist der Eierwurf von Halle, ist das tatsächlich. Das ist einfach wirklich ein, was sind das, 10 Sekunden. So. Ja, aber ja, ein bisschen mehr ist schon. Aber ja. das bestätigt aber, wir haben ja, kann man mal hier, Full Disclosure, wir haben ja auch Samstag zusammen Wetten, dass geschaut. Richtig. Und da war auch kurz das Musical-Thema. Und das bestätigt ja meine These so ein bisschen, ohne jetzt das Making-of gesehen zu haben. Das war ein super Musical. Aber es gab eigentlich nur zwei Versatzstücke, die da zueinander gefunden haben. Erstens ist eine, wir schaffen es, ein super Musical zu produzieren, weil wir es gute Musik und gute Texte schreiben können und das alles schön wird, choreografieren und wir kriegen auch die Leute dazu, die das schauspielerisch umsetzen können und so, also mit echten guten Musical-Darstellerinnen und so. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, wir haben eine witzige Prämisse. Aber es gibt kein verbindendes Glied dazwischen. Also es gibt ganz häufig, sieht man das, auch bei Filmen oder bei Serien oder keine Ahnung was. Ah, geil, witzige Prämisse, lass mal eine Serie machen. Aber dann hat man halt nur die Prämisse und denkt so, ja, und dann merkt man richtig, so nach dem Piloten, ja, scheiße. Wie gehen wir jetzt eigentlich weiter von hier? Und ich fand, das war so ein bisschen da so. Das ist nicht ganz so schlimm, weil das halt so ein Musical auf so ein paar 20 Minuten ist und das hat an sich total gut funktioniert. Ganz egal, welchen thematischen Aufhänger das hat. Aber ein bisschen schade fand ich, dass man nicht mehr versucht hat, damit zu spielen, Und auch so ein bisschen aus der Prämisse, wir spielen jetzt den Eierwurf, so ein bisschen weiter auszubrechen. Das war alles sehr, sehr in diesem Thema gefangen. Also was ja eine hervorragende Idee war und auch toll, dass man da so Darstellerin bekommen hat wie Angelika Milzer, die das Ei gesungen hat, das geflogen ist. Ja. Das war schon klasse, aber das war alles innerhalb dieser Geschichte und man hat nicht nochmal versucht, durch irgendeine Szene oder so ein paar andere atypische Gags oder so, das Format komplett zu brechen. Also man hat sich einerseits der Prämisse und andererseits dem Format komplett untergeordnet und das fand ich total verschenkt. Beides ist super. Die Prämisse finde ich gut und wie das Musical gemacht ist, finde ich auch gut. Aber das ist halt nicht das erste Musical der Welt gewesen und es ist auch nicht das erste Mal in der Weltgeschichte gewesen, dass jemand irgendwie eine gute Prämisse, eine gute Idee hatte. Aber man hätte das, damit es, finde ich, so ein richtiger Klassiker werden konnte, da fehlte da einfach was. Es fehlte so ein Ausbruch. Irgendwas hätte man auf der Strecke lassen müssen. Aber man hat richtig gemerkt, oder fand ich zumindest, bilde ich mir jetzt ein, dass Böhmermann auch ein zu großer Musical-Fan ist und zu große Ehrerbietung sozusagen an dieses Genre hat, dass er das nicht brechen wollte. Ganz anders naja, beim Polizistensohn. Ja, beim der Witz war ja am Ende dieser Song, der halt dieses Ah, we all together, ha ha ha, Musical, ha, ha, feucht. Ja. Und das ist aber ja, das ist doch, war nett gemacht, aber es war irgendwie da, ja, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen ein anderes Ende, so. Ich ja, glaub, aber doch, hat man doch schon 20 Mal gesehen. Das war doch jetzt nicht neu. Ja, aber irgendwie alle tanzen und singen, ja. Eben, das kennt man doch, das ist halt, genau, so. Und anders war das zum Beispiel beim ersten Polizisten so ein Track. Da musst du mir jetzt mal aufklären, was meinst du genau? Naja, du hattest halt so diese Gangster- und Assi-Attitüde mit genau den schlechten Wortspielen und genau den Anspielungen über irgendwie, keine Ahnung, die Rape-Jokes aus dem Gefängnis und keine Ahnung was, all das, was im Rap passiert, aber das Ding halt umgedreht, so jetzt komme ich halt mit der Polizei andersrum, ja, und hat sich dabei aber in sich auch wieder über sich selbst lustig gemacht, nämlich weil man sich halt auch über die Polizei an sich lustig gemacht hat, ne, mit diesem, ja, wer kommt denn hier? Hier kommen jetzt irgendwie Melanie, Stefan und Thomas oder wie der Text auch immer heißt, so, jetzt kommen die halt die Kartoffeln und räumen auf. Also macht sich schon, ist halt nicht nur sozusagen respektlos gegenüber dem Gangster-Rap, sondern auch respektlos gegenüber der Polizei im gewissen Maße. Obwohl die Prämisse natürlich ist, dass wir auf der Seite der Polizei sind, als Gute in Anführungsstrichen. Aber auch da hat der Text auch nicht vor Halt gemacht. Und ich finde, das hat hier so ein bisschen gefehlt. Naja, weil man richtig ZDF, sehen konnte. Das ist halt staatstragend jetzt. Ja, aber das war doch vorher auch ZDF Neo, ist auch dasselbe Scheiß, kannst du mir nicht erzählen. Ich finde, man hat gesehen, dass die Leute sich nicht gerne über Musicals lustig machen wollten. Und das hat gefehlt. Das hat wirklich gefehlt. Das war zu unterwürfig dem Genre gegenüber. Das war schade. Und jetzt, um das nochmal klarzustellen, ich fand es total super. Ich habe mich 28 Minuten oder 27 Minuten irgendwas, habe ich mich einfach nur durchgefreut. Ich fand es von vorne bis hinten klasse. Aber es hat was gefehlt. Und wir machen woher jetzt kamen wir jetzt eigentlich? Das weiß ich jetzt auch nicht. Scheiße. Also, naja, quasi, ich glaube, wir haben auch über Böhmermann zu reden. Und eigentlich hat Böhmermann genug Aufmerksamkeit, das können wir an der Stelle auch lassen. Lass uns doch einfach reden, was vor 2 Tagen passiert ist. Wir bleiben in unserem großen Theme der Nostalgie. TV Total ist wieder da. Ja. Und zwar sehr kurzfristig angekündigt von ProSieben. Na, wobei, was heißt denn kurz? Also es gab im Sommer gab es einen Spiegelbericht, in dem das schon mal thematisiert wurde und da sowohl der Sender als auch Puffer gesagt haben, nee, das stimmt nicht. Und dann, wirklich vor einer Woche, so hieß es so, also sie haben zumindest einen Piloten mal aufgezeichnet. Und ich so, ah, okay, scheinbar will die ProSieben intern testen. Und dann so vor 2, also quasi am Anfang der Woche, Hieß es so, ja, Mittwoch, 20.15 Uhr. Auch Sendeplan plötzlich umgestellt. Hier ist es. Ja. Ich habe übrigens bei Facebook gelesen, wie sich Leute darüber beschwert haben unter dem Artikel von ProSieben, weil der Sender ja das Programm umstellt und damit die Fernsehzeitschrift nicht mehr stimmt. Also, stopp. Sie haben recht und ich unterstütze diesen Protest. Ja, natürlich. So, nichts anderes hätte ich von dir erwartet. Naja, also sorry, du kaufst ja, also wir sind ja alle nicht reich. Wir kaufen natürlich nicht irgendwie hier die TV-Spielfilm, die irgendwie nur 2 Wochen für irgendwie 3 Euro hat, sondern wir kaufen schön die 90 Cent für 4 Wochen Zeitschrift. Was? Nein. Also bei uns im Haushalt wurde früher immer, und ich auch bis heute noch in Teilen, für eine Woche gekauft. Ja, was seid, also sorry, wir, also bei uns hat man das Geld nicht aus dem Fenster geworfen. Aber das liegt auch daran, dass in der einen Fernsehzeitung immer ein sehr gutes Kreuzworträtsel drin war. Ah, na okay, dass diese Dual-Use sei akzeptiert. Aber nee, wir haben schön die 4-Wochen-Zeitung gekauft. Ah ja. So. Und da verstehe ich es natürlich, wenn du halt quasi, da hast du dir frisch die 4-Wochen-Zeitschrift gekauft, sagen wir hier für Anfang der Woche, und dann sagt ProSieben, aber weißt du was, jeder Mittwoch ist falsch, jeder Mittwochabend. Da hätte ich mich jetzt auch beschwert. Was ich ja immer richtig verheißungsvoll fand, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war der TV-Guide in den USA, der ja noch länger galt, das war so ein kleines Büchlein. Und das war ja viel mehr als nur Wochen. Müsste ich mal nachlesen, wie viele Monate es umfasst hat. Aber einige waren es auf jeden Fall. Ja. Ja, also, vor allem, also, ich gibt ja andere Leute, die ja quasi haben in den Tag reingelebt haben, die haben einfach wirklich nur die Programmvorschau aus der Tageszeitung genutzt, die hinten auf der letzten, vorletzten Seite stand. Das ist ja anstrengend. Sorry, wie willst du? Du musst doch dein Leben planen. Du kannst doch nicht einfach in den Tag reinleben. Entschuldigung, aber wenn du jeden Tag. Ach nee, TV Guide doch 2 Wochen, 2-wöchentlich erscheinende. Ja. Nee, du setzt dich natürlich jeden Sonntag hin und nachdem du quasi die Prospekte studiert hast, nimmst du die CV-Zeitung für die Woche vor und guckst, was dann die Woche so bietet. Ja, aber stopp mal. Wenn du. Also die meisten Leute hatten ja auch früher eine Tageszeitung abonniert. So, und dann mal reingeguckt, mal kurz quergelesen und Nachrichten, was ist denn gerade so irgendwie auch lokal ist, mal geguckt, aha, alles klar. Und dann ist doch überhaupt, also ich fände es voll okay, dann auch das Programm aus der Tageszeitung zu nehmen. So nicht in den Tag hineinleben. Ja, aber du weißt doch nicht, was dann morgen im Fernsehen läuft. Und nächste Woche. Und in 2 Wochen. Das ist natürlich richtig. Stell dir vor, du verabredest dich in 2 Wochen und stellst dich raus, da lief eine geile Sendung im Fernsehen. Solche Shuttling-Konflikte möchte ich nicht haben. Ja, dann kannst du es doch immer noch aufnehmen. Mit Showview. VHS? Ja. Showview. Habe ich auch lange nicht mehr benutzt. So gefühlt so 12 Jahre sicher so. Habe ich noch nie benutzt. Hat gut funktioniert tatsächlich. Ich habe irgendwann... Unser VHS, das war eine der wichtigsten Anschaffungen in einem Haushalt bildungsferner Haushalt, also das Gitter. Kannst du nichts sagen. Da war schon der VHS-Player... Das war aus dem Quellekatalog natürlich. Aus dem Quellekatalog. Hatten wir nicht. So. Hab ich mir irgendwann mal gekauft. Weil ich dann angefangen habe, so VHS zu kaufen. Warum auch immer. Ich hatte kein Abspielgerät. Da habe ich mir bei eBay einen alten VHS-Rekorder ersteigert. Das muss aber. Ich würde sagen, so um das Jahr 2004 herum gewesen sein. Ja. Oder 2003 vielleicht, sowas die Gegend. Wir hatten noch einen alten Betamax-Rekorder. Den hat meine Mutter auch heute noch. Der funktioniert aber irgendwie nicht mehr. Könnte man sich nochmal anschauen. Aber das wäre jetzt die Gelegenheit, das anzunehmen, weil die Menschen, die sowas reparieren können, die sterben langsam. Also ja, die Menschen, die hier Fernsehmonteur oder Audio-Videotechniker sind, den Beruf gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Die sterben jetzt. Ja, nehmen ernst. Dasselbe gilt ja auch, wenn du jetzt ein Kassettendeck dir kaufst. Also falls ihr noch alte Kassettendecks zu Hause habt, bringt die jetzt noch zu den Menschen, die reparieren können, weil die sind bald nicht mehr. Ja, aber man kann doch selber lernen, das zu reparieren. Natürlich, das kann doch nicht so schwer sein. Naja, kannst du alles, aber wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft. Irgendwas löten und dann so ein bisschen mit Kleber... Ja, hörst du selber zu, oder? Und Kupfer. Ja, genau. Ah, so. Aber jetzt ist TV Total wieder da. Und ich hatte keine Erwartungen, weil ganz ehrlich, ich hatte mit Sebastian Puffer nichts verbunden. Ich habe den nicht so richtig bisher in meinem Leben wahrgenommen. Na, ist halt so ein öffentlich-rechtlicher Kabarettist. Ja, genau. Also ich kannte den von Dreisat. Ja, eben. So, da hatte ich den verortet. Dreisat, ich meine, ich habe sicher mal ihn mal auf Dreisat, hier bei diesem Dreisat-Festival mal gesehen. Und dachte mir in der Vorschau und dachte so, der sieht nicht lustig aus, das skippe ich mal. Ich suche mir meine Comedians nämlich nach Aussehen aus. Deswegen schaue ich nur Twitter nur. Ja, ist okay. Weiter? Nix. Also nee. Du wolltest sagen, du kennst ihn. Ja, so ein bisschen, aber nur. Ja. Also ich glaube, meine Mutter, meine Schwester kennen ihn besser als ich, würde ich sagen. Okay. Ich habe den jetzt nicht so viel gesehen, aber ich kannte den halt. Und ich fand das eher überraschend. Und ich hatte vorher das Gefühl, naja, der Puffpuff wird sich ganz schön herablassen müssen auf das Niveau von ProSieben. Und stellt sich raus, ich sollte recht behalten haben. Nee, war ein bisschen überraschend, weil das halt kein so Brachial-Humorist ist. Ja, kein Lautsprecher. Also Stefan Raab war laut. Ja. Und ich fand Puffpuff hatte auch, also ich fand, das sah noch alles ein bisschen, ja, so gezwungen aus. Na, hölzern. Als würde er sich, ja, als würde er sich in so eine Rolle reinzwingen müssen. Das kam nicht so, nicht so organisch. Also, Also das, was können wir ja mal beschreiben, für die, die quasi diesen Podcast nur hören, aber nicht TV Total geguckt haben. Was? Wie gewerbt? Was ist doch Quatsch. So, das gibt's auch. Grüße an die Hörerinnen unseres Dschungel-Podcasts. Das ist dasselbe prinzipielle Format, wie Stefan Raab es zumindest in der Anfangszeit von TV Total lange hatte. Die Endphase von TV Total war vor allem durch die Lustlosigkeit seines Moderators geprägt. Also das muss man mal ganz kurz nochmal hier Kudos an Stefan Raab, dass er sich nicht nur zurückgezogen hat aus dem Fernsehen, sondern das auch so beibehält. Ja. Und zwar hinter den Kulissen noch ein bisschen was macht, also jetzt auch wieder vieles macht eigentlich, verschiedene Sendungen auch produziert und was versucht zu reißen, aber sich komplett vor der Kamera fernhält. Super geil. Also da habe ich so wahnsinnig Respekt vor. Das musst du halt auch erstmal schaffen. Ne, wenn du mit 50 irgendwie über 20 Jahre vor einer Kamera standst und du zum Ende hin dir so einen richtig regelrechten Kultstatus erarbeitet hast, über deinen Zenit hinaus, dass du dann abtrittst und sagst, okay, das war's und nicht mehr zurückkommst, dass du das aushältst, finde ich krass. Und dieses Format ist immer noch dasselbe. Das heißt, man kommt die Treppe runter, es gibt diese Musik, es gibt diese Ansage aus dem Publikum, es gibt diesen erzwungenen Monolog, und dann gibt es halt so Sektionen am Schreibtisch oder Field Pieces, wie wir Late-Night-Show-Menschen sagen. Und wenn du das so sagst. Die heißen Field Pieces. Ja. Feldstücke. Ja, ist okay. Nicht, dass sich der Verein der deutschen Sprache beschwert. Du Late-Night-Mensch. So. Ich habe mit dem Genre eigentlich nichts am Hut. Du bist ja eher der auch dieses Format sehr gerne late-nightiger ausrichten würdest. So. Aber ich kann das halt nicht, ne? Also, ich würde auch gerne zum Mond fliegen, aber das kann ich halt auch nicht. Also, wenn es nach der FDP geht, strengst du dich einfach nicht genug an. Ja, das ist ja klar. Das bezweifle ich auch nicht. Jedenfalls ist das Format dasselbe, wie es bisher war, und das ist, glaube ich, auch der Charme. Es ist dasselbe Logo, es ist dieselbe Musik, es ist ein Studio, was... Es ist dieselbe Band. Ist es wirklich dieselbe Band? Oder haben Sie ja, Namen ein bisschen anders besetzt, aber ja. Ein paar bekannte Gesichter habe ich gesehen. Ja. So, es ist ein Studio, was sehr, sehr ähnlich ist. Zumindest die wichtigsten Sachen sind weiterhin da. Ein großer Monitor, diese komische Goldfigur, der Schreibtisch, der sich durchs Studio fahren lässt, das Nippelboard, Der Rab der Woche, ne, der jetzt anscheinend wiederkommt, das wurde angeteasert. Der heißt aber jetzt anders. Heißt nicht mehr Rab der Woche, sondern Dingsbums Blabla Fernsehpreis irgendwie. Vergessen. Ja. Hat aber gesagt heute. Meinst du, das kommt? Oder ist das einfach nur so ein ewig langer Teaser, der nie eingelöst wird? Ich glaube tatsächlich, das machen die. Die haben ja, die Presseaussagen dazu waren ja, wir wollen zurück so zu den Basics und zu das, was es früher mal war. Natürlich moderner, also man nimmt jetzt auch das Internet mit auf, man hat irgendwie Insta nimmt mit rein und keine Ahnung was. Das soll nächste Woche ein bisschen kommen. Und ich glaube, diese ersten Folgen werden benutzt werden, um das Format zu erklären. Also die erste Episode eindeutig. Ja, wurde sehr viel erklärt. Wir gucken jetzt hier zusammen wieder nochmal, also Fernsehen der letzten Woche. Das ist jetzt genau, und es gab ja so einen Jahresrückblick 2016, ne? Weil 2015 war die letzte Folge TV Total, dann wird 2017, 18, 19, 20 kommen. Und ich glaube, über diese Folgen haben die sich jetzt vorgenommen, das neue Format ein bisschen vorzustellen und zu erklären. Auf alte Sachen zurückzugreifen und das neue zu nehmen. Und okay, gut. Aber dann kommen wir jetzt mal zur Sendung. Was ist dir denn so aufgefallen? Also, dass der Monolog halt furchtbar erzwungen war mit diesen sehr flachen Gags. Und die andere Sache, die mir aufgefallen ist, diese Gags waren flach. Aber scheinbar, aber sie waren halt scheinbar für einen Großteil des Publikums so grenzwertig, dass mehr oder weniger der zweite Gag mit belacht wurde. Ich so, Leute, was ist denn mit euch los? Ja, ein bisschen verwoked, das Publikum. Vor allem, hatte ich auch den Eindruck. Vor allem, wenn man dann im Nachhinein wusste, welche Gags dann noch kommen, wo er dann mal ein bisschen aus dieser vorgegebenen Schablone dieses Monologs mal ausbrechen konnte. Und ich dachte mir so, ich dachte mir schon, als er diesen Clip von dieser Schlagerparade gezeigt hat, dachte ich mir schon so, also prinzipiell wäre jetzt hier ein Sportpalast-Vergleich. Dachte mir das schon, als ich das sah. Ich sag, das werden sie nicht machen, das ist geschmacklos. Nee, ich habe gedacht, das werden sie nicht machen, weil das nichts für ProSieben ist. Ah, okay. Aber dann kam dann der erste Vergleich, okay, sie machen irgend so einen Klamauk. Und dann sah ich schon diese schwarz-weiß, okay, sie haben es tatsächlich gemacht. Und das ist Respekt. Genau, dann kam schon, aber dann finde ich, und das finde ich dann auch wieder sehr gut, danach kam noch was, dann kam irgendwie so ein Minion-Ding. Das war schon schön. Also man hat es damit nicht enden lassen. Dann hat es nur noch sozusagen einen weitergedreht. Das fand ich dann schon, war ich dann schon okay. Das Publikum hat darauf sehr schlecht reagiert. Ja, genau. Also ich hatte auch den Eindruck, das haben einfach viele auch nicht so richtig begriffen. Denn das ist halt irgendwie schon so ein ProSieben-Publikum, ne? Das war ja auch schon zu Raab-Zeiten. Publikum vor allem. Ja, aber zu Raab-Zeiten klamaukig. Und man hatte ja auch schon, also Raab war ja nie sonderlich politisch. Ja. In seinen Sendungen. Und wenn dann eher so, auch so ein Thema, das man wieder aufgenommen hat, ist jetzt die Bild, ne? Ja. Aber da hat sich Raab früher auch schon drüber lustig gemacht, aber einfach gar nicht mal so aus politischen Gründen, würde ich meinen, sondern einfach nur, weil er halt findet, dass die Bild halt einfach scheiße ist. So. Ja. Genau. Und ich glaube, dementsprechend ist auch sein Publikum aber man hat auch damals schon gemerkt, dass Raab halt, also auf mich wirkte das immer deutlich so, dass Raab deutlich klüger als sein Publikum war. Davon bin ich immer ausgegangen tatsächlich. Also der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. So. Nee, aber das ist halt so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen, er hat sich dann so ein bisschen sozusagen, ist dann eher so zwei, drei Stufen runtergegangen, um mit denen zu kommunizieren. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil er das gar nicht nötig hatte. Wenn man sich so alte Viva-Stücke anguckt, die sind teilweise schon sehr wahnsinnig. Und ich fand Raab eigentlich immer am besten, wenn der Wahnsinn komplett durchgebrodelt ist. Ja. So, aber egal, andere Sache. Und dieses Publikum, das man sich da halt rangezogen hat, das ist halt auch jetzt so ungefähr wieder da. Das ist natürlich ein neues Publikum, ne? Das ist nicht dasselbe, ist klar. Aber, und Puffpuff. Nee, es ist wie diese Ledersitze. Die haben sie wieder aus dem Keller geholt, die Leute. Ja, das stimmt. Das waren dieselben, ne? Habe ich auch gedacht. Und Puffpuff ist ähnlich, da habe ich auch gedacht. Der ist doch viel intelligenter als das, was er da auch darstellt. So. Das stimmt. Aber er hat es durchblicken lassen. Er ist immer wieder, meine ich, gerade dieses Bildsegment ist ja komplett gescheitert, also beim Vorortpublikum. Die besten Witze waren die komplett nicht angekommen sind. Ja. Und ich fand, schämt euch Hunde. Es war absolut, das war der beste Witz des Abends. Ja, und am Ende hin hat man gemerkt, dass er so ein bisschen dann auch einfach dann auf das Nippeln rumgespielt hat, nach dem Motto, hey, könnt ihr mich mal, dann kriegt ihr hier, was ihr wollt. So. Bup, ja, dip. Aber gut, aber das musste auch sein. Er hat es ja auch extra präsentiert und ja. So. Das gehört, glaube ich, zum Anfang dazu. Aber was, also was ich erhoffe mir tatsächlich, dass der langsam sich da quasi aus dieser vordefinierten Rolle da ein bisschen rausbringt, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, also anspruchsvoller würde ich niemals benutzen, das Wort in diesem Kontext, aber ein bisschen, weiß nicht, wie würde man es am sinnvollsten beschreiben? Ja, dass er sein eigenes Ding findet. Richtig. Und dass er da seine eigene Version von TV Total draus macht, ja. Und eine Version von TV Total, die halt ins Jahr 2021 passt. Richtig. Eine moderne Adaption. Ja, und ich glaube, TV Total Original hat halt irgendwann aufgehört, sich weiterzuentwickeln und funktionierte dann im Wesentlichen noch über die Gäste und halt den Moderator, der halt so moderationsmäßig über jeden Zweifel erhaben war, der hat halt jede Scheiße einfach wegmoderiert, überhaupt keine Frage. Nur war das sehr repetitiv und irgendwann hat die Sendung halt aufgehört, mehr zu sein, als sie war, oder anders zu sein, als sie war. Und dann stößt man ja immer gegen so eine Wand und kommt nicht weiter. Und die haben die aber einfach weiter geschoben, weil der Erfolg so groß war. Und ein paar Jahre zu spät aufgehört. Genau, ich glaube, es war einfach der Wunsch des Senders, dass die Sendung fortläuft und vor allem so als Promotion-Vehicle funktioniert. Ja. Weil das Lustige war ja, dass quasi jede bescheuerte Idee, die Raab mal das erste Mal gemacht hat, da hat man gemerkt, da hat der richtig Spaß dran. Das ist so richtig, ja. Wahnsinn. Und sobald dann ProSieben kann, okay, das war jetzt erfolgreich, das machen wir jetzt jedes Jahr. Ah. Das Einzige, wo es tatsächlich, wo man gemerkt hat, dass Raab das auch bis zum Ende hin jede Folge Spaß gemacht hat, war wirklich Schlag den Raab. So. Ja. Und deswegen war das so fucking gut, tatsächlich. Ja, das stimmt. Das war einfach wirklich sehr, sehr gutes Absolut. Fernsehen. Absolut. Und ich würde auch sagen, nach Wetten, dass so eigentlich der letzte Gassenhauer, den, ja, wir noch hatten. Ich meine, und wir waren bis irgendwie 2:30 bei einer Folge wach, alle. Und jeder kennt Hass Martin. Ja. Was für ein Arschloch. Nee, ich fand, eine Sache hatte ich noch zu TV, ich fand es sehr gut, dass wir heute keinen Gast hatten, weil es hätte nur immer der falsche Gast sein können. So. Das stimmt. Entweder wäre es halt irgendein ein Dude oder eine Frau gewesen, die irgendwas promoten wollte, das ist nicht interessant. Oder hätte einfach die Show gestohlen, wenn es jemand besonders gewesen wäre. So, deswegen war es gut, dass es heute kein Gast gab. Ich fand es gut, dass sie trotzdem so einen bescheuerten Fieldpiece gemacht haben und dass das auch nicht funktioniert hat. Richtig, das komplett überhaupt nicht funktioniert hat. So, weil die beim ZDF doch nicht so doof sind. So. Ja. Und man hat halt einfach gemerkt, das Einzige, was sie als Plan B hatten, war dieses plumpe, eng anliegende Glitzerding mit blonder Perücke und goldenem Mikro. Und das ist ein, also ich finde, ich hab das sehr gefeiert, weil das ist einfach sehr, also es ist halt einfach, das würde man heutzutage normalerweise nicht machen, weil es einfach so offensichtlich plump ist. Aber deswegen war es so schön. Ja, also, was ich finde, was die, das, was ich nicht verstanden habe, ist, dass man tatsächlich alles verpixelt und nachgesprochen hat. So muss das sein, von Rechts wegen. Ja. Ne? Wenn Leute nicht gefilmt werden dürfen, du aber dich in der Situation filmst, dann kannst du alle anderen Leute rauspixeln und kannst die Stimmen gedächtnisprotokollartig nachsprechen. Das ist dann in Ordnung. Da kann man rechtlich nichts gegen tun. Man hätte es aber auch anders machen können. Man hätte einfach die Gesichter verfremden können und die, also, ne, das war, man kann auch ins Risiko gehen bei solchen Sachen. Und was soll denn das ZDF machen? Soll das ZDF jetzt gegen TV Total klagen und dann eine einstweilige Verfügung erlassen, dass es nicht in dieser komischen, was ist, gibt es überhaupt sowas wie eine ProSieben-Mediathek? Join heißt das. Dann da rausgenommen wird, das ist doch albern, ja? Also das ist so ein bisschen mutlos, fand ich das, dass man das nicht gemacht hat. Ja, und es hat halt nicht funktioniert und man hat es trotzdem gezeigt, es war schon ganz nett. Hätte aber noch vielleicht 2-3 extra Ideen gebraucht. Das mit dem Bagger dann am Ende ist halt komplett in die Hose gegangen. Ja. Da hätte man einfach noch mehr gebraucht. Also vor allem wahrscheinlich hätte der Bagger man einfach größer sein müssen. So. Also man hätte eigentlich irgendwie organisieren müssen, dass man da aufs Gelände kommt mit dem LKW, habe ich mir überlegt. Ja. Und dann wäre man halt von dem LKW mit dem Bagger runtergefahren, auf dem Gelände drauf oder so. Aber vielleicht ist es auch, die Planungen sind vielleicht auch zu spät losgegangen, das wissen wir natürlich alles nicht. Ne? Aber insgesamt glaube ich tatsächlich, ich habe vorher gedacht, boah, ich glaube, das passt nicht so richtig. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Möglichkeit besteht, daraus was zu entwickeln, das tatsächlich funktionieren kann. Und ich glaube, ein guter, ein guter Weg oder eine gute Voraussetzung dafür, das wollte ich sagen, ist, dass es tatsächlich nicht täglich stattfindet, sondern einmal die Woche. Ja, so. Absolut. Das ist ja das, was wir, glaube ich, schon auch in diesem Podcast schon 200 Jahre gesagt haben. TV Total war noch gut, als es einmal die Woche lief, aber ich glaube, das war gar nicht so lange. Ne? Das war irgendwie nur ein oder zwei Jahre. Ja, es war dann irgendwann mal dreimal die Woche, also es wurde dann ausgeweitet, dann gab es halt, gab es sogar 5 Folgen die Woche mal? Nee, ich glaube, das waren 4. Ja. Ich glaube, mehr kriegst du auch. Mehr geht nicht wegen der Moderatorengewerkschaft. aber es gibt einfach Zeit, jetzt sich einfach zu überlegen. Vor allem hast du nicht die Notwendigkeit. Also das deutsche Fernsehen ist einfach nochmal was anderes als vor, weiß ich nicht, 5 oder 10 oder 15 Jahren. Und das, die mussten sich ja als Quelle bedienen einer Sendung, die ja scheinbar die Originalidee aufnehmen möchte, quasi über das Fernsehen zu lachen. Ja. Und das schaffst, also in 24 Stunden wird nicht mehr so viel Bullshit produziert, wie, weiß ich nicht, vor 15 Jahren. So, dafür ist, also sind dann RTL und Sat.1 einfach zu seriös geworden in der Zwischenzeit. Ah, weiß ich nicht, aber es gibt halt einfach, glaube ich, das hat, glaube ich, nichts mit Seriosität zu tun. Das würde ich dagegen stellen. Also das glaube ich nicht. Aber ansonsten glaube ich tatsächlich, gibt es nicht so viel. Die Nippel-Einspieler waren aber teilweise nicht schlecht, muss ich sagen. Der Laschet ist gut. Ja, ärgere ich mich, dass ich den nicht selber gefunden hatte. Aber dafür hätte ich, das ist das Problem. Man muss dafür dann diese Talkshows gucken. Um so lustige. Habe ich auch ewig nicht gemacht. Ja. Ich habe letztens eine Runde Anne Will gesehen. Und tatsächlich, immer wieder, weil ich im Hotel war abends und irgendwann so dann durchgesäppt habe, läuft ja irgendwann so um 3 Uhr morgens Markus Lanz. Und ich bin jetzt bei ein, zwei Mal Markus Lanz hängen geblieben und dachte mir so, okay. Das ist einerseits total furchtbar, aber einerseits habe ich jetzt nicht abgeschaltet. Also, ich fand sehr erschreckend, als ich das letzte Mal Markus Lanz gesehen habe, dass ich mir gedacht habe, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Richtig, genau. Ja, genau. So. Also, was ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber das war mein Gedanke. Es war halt kein Gast dabei, wo ich mir denke, so, um Gottes Willen, ich möchte nicht mal eine Minute hören reden. Reden hören, so rum. Ja. Aber sonst, ja. Was hältst du davon, dass TV Total jetzt auch Podcast bebildert? Also grundsätzlich, ich fand, also ich bin ein großer Fan von dieser alten Kulturtechnik. Man nehme einen TV-Ausschnitt und lege darauf den Leuten mit einer lustigen Stimme falsche Dinge in den Mund. Großer Fan. Es trifft komplett meinen Humor. Ist total stumpf und simpel. Ja. Super. Also wie gesagt, Bonanza, groß. Es gibt auch nochmal das mit so einer Sportversion, finde ich super. Und jetzt quasi den Leuten ihre eigene Wörter in den Mund legen, fand ich nett. Dummerweise produzieren halt Lanz und Brecht nicht genug lustigen Bullshit. Und daran ist es gescheitert. Ja. Und unsere Gesichter kennt halt keiner. Deshalb werden wir da nicht vorkommen. Aber fand ich auch eine ganz, ganz gute Idee. Lustig, dass im ganzen Publikum nur 2 Leute den Podcast kannten. Also ich weiß natürlich nicht, ob sich da wirklich alle gemeldet haben, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Downloadzahlen jetzt nicht. Hast du da mal reingehört? Nee. Ja, ich auch nicht, siehst du? Nee, also ich weiß es nur, weil sich Leute drüber lustig machen, dass Lanz und Precht einen Podcast haben, aber da würde ich doch nicht reinhören. Warum? Ja, das ist genau. Ich muss doch hier schon zuhören, einmal die Woche. Ja. Gab aber noch mehr Nostalgie, Dennis. Wir haben schon drüber geredet. Am Samstag zuvor Lief Wetten, das im Fernsehen? Ja, das war schon so irgendwie seit einem Jahr oder so angekündigt. Aber es gab immer wieder... Eigentlich sollte es zu Tommys Geburtstag, glaube ich, so ein Special geben, ne? So. Letztes Jahr. Und scheinbar waren halt, ist irgendwie die alte, weiß nicht, die alte BRD-Nor im ZDF. Ah, oh, weil ich hier gerade beim ZDF bin. Ich bin immer, also das ZDF und das Mainz wird gesprengt. Weil wer glaubt, auf seiner scheiß Nachrichtenkarte irgendwie Washington, Moskau, Paris und andere Orte der Wichtigkeit dieser Welt zu haben und in der Mitte ist Mainz. Ja, aber Mainz ist nächstes Jahr schuldenfrei, Dennis. Ja. Dank unserer aller Steuergelder. Du, ich sag's nur, wie es ist. Ich ja, und ja, da hat also die große Nostalgie im ZDF da gewonnen. Und dann hieß es ja, wir machen es noch einmal. Und, zum 70. Genau, letztes Jahr. Da kam? Was kam dann? Corona. Corona, ja. Aber jetzt war ja okay, es wären alle 2G und deswegen kann man ja alle da in dieser Halle. Ja, aber jetzt halt, man hat es halt jetzt nachgeholt. Ja. Aber jetzt ist er halt schon 71, das wollte ich sagen. Ach so. Weil erst letztes Jahr kam dann halt Corona. Ja, gut. Also. Weiter. Nee, also, was ich sagen wollte, die Sendung wurde nicht verändert. Man hat einfach, also, vor allem, das Lustige war ja, man hat am Konzept der Sendung nichts getan, das war ja für eine einmalige Sache ja auch okay, ist das Einzige, was mich dann gestört hat, dass Thomas Gottschalk einfach 10 Minuten drüber geredet hat, dass nichts anders in dieser Sendung sein wird. Ja, nach dem Mod, und das natürlich in diesem klassischen, also der Inhalt könnte halt auch im FAZ, hat er auch dann irgendwann als so Spiegelartikel oder in der FAZ Feuilleton geschrieben, nach dem Motto, ja, man kann heutzutage und überhaupt Vokestar und überhaupt und bla und fu, Cancel, Gedöns. Und ich dachte, Junge, lass einfach Leute wieder, weiß ich, Buntstifte lecken, holen Bagger rein und lass sich jemals die Scheiße alle Knochen brechen. Aber halt ja, die Moment, Fresse einfach. Aber hat sich denn ernsthaft irgendjemand über Wetten, das und über Thomas Gottschalk aufgeregt? Nee, noch nie. Das ist das Problem. Ja, er wäre gerne mal gecancelt worden, das hat aber ihn niemand gecancelt. Den Eindruck hatte ich auch. So, ja, das darf man das mal sagen und das kann ich jetzt nicht und jetzt grabbel ich wieder und so. Und dann hat Michelle Hunziker noch zurückgegrabbelt, was ich eigentlich einen ganz coolen Move fand, ja. Die er ständig seine Hand so auf sein Knie gelegt hatte. Das fand ich schon sehr gut von ihr, ehrlich gesagt. Aber da hat sich doch auch niemand drüber aufgeregt, sondern wir haben doch schon vor 10 Jahren alle gesagt, naja, das ist halt der Tommy, der ist irgendwie über 60, der macht da irgendwie seinen Grabbel und das ist ein bisschen unangenehm. Das weiß jeder und dann setzen sich alle, die da keinen Bock drauf haben, ein bisschen weiter weg. Und das ist irgendwie unangemessen, das tut man nicht, ja, aber es wissen auch alle, worauf sie sich einlassen. Das war doch schon vor 10 Jahren der Konsens. Ich habe das Gefühl, das ist halt immer noch genauso und die einen finden es halt so, na, ist nicht so schlimm und die anderen finden es halt scheiße und gucken es dann nicht oder finden auch Gottschalk schlimm oder so. Und dabei ist es aber einfach geblieben. Aber niemand empört sich doch jetzt. Ja. Niemand empört sich darüber. Das war lächerlich. Das fand ich total albern, dass sie versucht haben, damit zu spielen. Ich fand auch die erste halbe Stunde komplette Scheiße, ja, von der Sinne. Komplette Scheiße. Das war richtig schlecht. Es wirkte echt, als hätte Tommy nicht anständig geprobt. Hat er angeblich nie so gerne gemacht, kann ich auch verstehen. Aber das war alles irgendwie unvorbereitet und sabbel. Und die ganze Zeit waren da so Sachen dabei. Ach so, ja, ich muss jetzt ja jemanden ansagen. Na, dann gehe ich jetzt mal hier nach vorne. So Einsätze verpasst und so. Das kann man irgendwie schon mal bringen. Aber man muss halt die eigenen Fehler auch nicht so sehr abkulten, dass man sie in den Vordergrund stellt. Fand ich alles ein bisschen fragwürdig. Und dennoch muss ich sagen, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wirklich? Ja. Oh. Total. Ich würde es sofort wieder machen. Ja, das ist das Schlimme. Beim ZDF haben sie das ja gerafft, dass das einerseits ein Quotenmagnet war. Und alle Leute haben gesagt so, eigentlich könnte man das jetzt, also einmal jährlich werden sie wenigstens mal nett. So. Und beim ZDF ist der Effekt sofort geil. Ein Problem weniger. So. Ein Sendeplatz gefüllt. Ja. Nee, also Carmen Nebel ist nicht zu Unrecht gestorben. Moment, Kram-Nebel lebt nicht? Doch, doch, die lebt noch. Aber so. nicht mehr im ZDF. Ach so. Was ist denn mal passiert? Wurde die gecancelt? Weil jetzt macht die, das ja die ist gecancelt worden. Jetzt macht aber das halt im Wortsinne gecancelt worden. Ach so. Ja. Nee, weil die wurde ja ersetzt durch einen anderen hier, durch diesen Fake-Italiener. Giovanni Zarella? Ja. Wieso denn Fake-Italiener? Na, das ist so aufgesetzt, das Akzent, so, das ist Fake. Bist du auch Fake-Pole oder was? Ja, also spreche ich mit einem Akzent Deutsch? Ich bin aus fucking Salzgitter. Da wird noch das ist eine Stadt ohne Eigenschaften, da wird noch hochdeutscher als in Hannover gesprochen. Und ich bin so ohne Eigenschaften, dass ich quasi jedes Mal, wo ich irgendwo hinziehe, wie so ein Schwamm alle Eigenarten aufsauge. Dann empfehle ich dir an dieser Stelle mal ein Buch. Gibt es auch als Hörbuch auf Spotify zu hören. Der Mann ohne Eigenschaften. Ist wie so ein 2000-Seiten-Brecher. Oh Gott. Gibt's aber auch als tolles Hörbuch. Robert Musil. 40 Stunden. Ja, so ähnlich. Drei Bände ab 1930 erschienen und setzt sich so ein bisschen, ja, es folgt halt einem Bürokraten, kann man sagen. Ja. Die Titelfigur, also versucht halt jegliche Festlegung in seinem eigenen Leben zu vermeiden, um sich alle möglichen Möglichkeiten und Optionen offen zu halten. Das erinnert mich ein bisschen an mich. So. Und das passt ein bisschen, ne, und das passt natürlich wunderschön in so eine Bürokratie, gerade in so einer Umsturzbürokratie und so. Egal. Hörbuch. Ja. Das ist der, ja, genau. Ja, und deswegen ist das ZDF, glaube ich, sehr froh darüber. Ich fand Wetten, das halt vorher nie so. Stopp, erstmal nochmal zu Giovanni Zarella. Ja. Willst du über ihn kurz reden? Ja, ganz kurz. Er ist in Herrchingen geboren. Das ist die drittgrößte Stadt im Zollernalbkreis, weiß die Wikipedia. Also nicht Italien. Nicht Italien. Also ganz im Gegenteil. Ach, Hechingen, Entschuldigung. Hechingen, Regierungsbezirk Tübingen. Ja, noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja, da, so. Da, das glaub aber. Da, aus dem, der Mann ohne Eigenschaften, aus dem Land ohne Eigenschaften. Nee, aber der hat doch eine Zeit lang Baumärkte eröffnet. Wie ist denn der wieder ins ZDF und ist quasi der Glamour-Star geworden? Ja, das ist echt eine gute Frage, ne? Das ist genauso wie bei Ross Anthony, der ja auch bei Brosis war. Genauso wie Giovanni Zarella. Apropos, wann kommt jetzt Brosis? Also, das Schlimme ist ja, weil jetzt der Zarella da jetzt im ZDF ja erfolgreich ist, kommt ja nie wieder das Brosis Revival, so wie No Angels. Also. Meinst du nicht, das macht der? Nein, das passt nicht mehr ins Image. Der ist jetzt hier der nette Schwiegersohn im ZDF. Aber er bringt mit Ross Anthony schon noch irgendwann mal so eine Duo-Platte raus, ja, oder? Ja, 100 Pro. Oder haben die das vielleicht schon gemacht und wir haben es nur nicht... Vor allem, die haben es ja alle nicht nötig. Bei den No Angels-Damen ist es ja so, einerseits war ich sehr froh darüber, dass No Angels wiedergekommen ist und ich habe das jetzt auch die neuen Songs sehr gefeiert. Und ja. Andererseits ist es einfach natürlich eine finanzielle Notwendigkeit für einige der Beteiligten. Das ist ja die eine ist ja nicht dabei. Die eine wohnt ja irgendwie in den USA. Ja. Die Blonde. Ja, egal. Aber das ist ja bei den beiden Hauptbroses Menschen ja nicht der Fall. Also sowohl Ross Anthony als auch der Zarella, sie haben ja finanziell aktuell zumindest ausgesorgt. So. I Can't Dance Alone. Single. Giovanni featuring Ross Anthony, 2010. Das gab's also schon mal. Ja, es gab auch Zlatko und hier Jürgen. Große Giovanni, Brüder. Giovanni Zarella da hat auch... Da würde ich auch gerne nochmal ein Revival von sehen. Giovanni... Oh Gott, der hat sogar zusammen mit seiner Frau, mit Jana Ina, die ich von Giga einen Song kenne. Aufgenommen. Von Giga? Ja, die war Giga-Moderatorin. Echt, die war bei Giga? Ja. Gibt's ja gar nicht. Das wusste ich gar nicht. So. Sagst du, daher kenne ich sie. Model gewesen. Ja, genau. Sie ist Model und ist dann irgendwie zu Giga gekommen und alle haben sich gefragt, du bist viel zu schön für diesen Internet-Nerd-Sender. Du hast gar keine Pickel. Hau ab. Nein, die sahen ja alle anders und dann kam halt ein Model und ich so, wie habt ihr die denn bekommen? also das, was ich gehört habe, als Giga jetzt nicht so sonderlich geil gut bezahlt, aber ja. Plötzlich hat sie Dinge aus dem Internet vorgelesen. Oh, sie war mal Miss Rio de Janeiro. Ja, also richtig ordentlich. Und dann ist sie irgendwo in Düsseldorf und hat aus dem Internet vorgelesen. Ist das schlimmer als Baumärkte öffnen? Ich würde es in die Diskussion werfen. Wollen wir da einfach mal eine Interviewanfrage stellen? Mal, das klingt tatsächlich nach einem, das klingt nach einem interessanten Leben, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen. Seit 2017 ist Zarella Modeexpertin bei HSE24. Also, Entschuldigung. Im Juni 2016 moderierte sie mit ihrem Mann die Übertragung der Hochzeitsfeierlichkeiten von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis. Dennis, Team, die brauchen wir. Das meinte ich ja. Wie gesagt, die sind aus dem Trash-Fernsehen waren die beide. Und wie ist denn wirklich der Zarella jetzt der Liebling vom ZDF geworden? Was ist da passiert? Keine Ahnung. War sie Mafia-Kohle oder so? Weil diese Schlager-Samstagabend- oder Abendsveranstaltung im ZDF, das ist ja richtig, also da wird ja erstens richtig viel Geld ausgegeben, zweitens macht das ZDF damit richtig viel Geld und richtig viel Einschaltquote. Das würde der ZDF ja nicht im Leben absetzen, die Scheiße. Ja, nee, ist klar. So. Das neben Schrunz-Liebes-Roman-Filmen ist das ja das Ding, was das ZDF über. Also, das ist die Existenzgrundlage. Und das könnte es auch einfach direkt ZDF abschaffen. Ja. Absolut. Ja, aber zurück zu Wetten, dass. Ja, also, was gibt's noch zu sagen? Ich hab Wetten, dass halt einfach nie so richtig gesehen. Mir hat das nie so richtig gereicht. Was? Ja. Also, ich habe das immer geguckt. Und irgendwann hat meine Mutter angefangen, das scheiße zu finden. Und dann wurde es nicht mehr geguckt. Nee, dann habe ich das entweder mit meiner Oma zusammengeschaut oder wir haben meine Mutter überredet, das weiß ich noch. Okay. Und dann hatte ich irgendwann meinen eigenen Fernseher. Nee, ich fand das nie reizvoll. Ich fand auch die Wetten nie so wirklich reizvoll. Also tatsächlich, ich habe ein bisschen die Spannung wieder entdeckt und vielleicht bin ich einfach die Generation Schlag den Raab. Und zwar bei der Baggerwette. Oh. Das fand ich tatsächlich wieder, oh, das ist auch ein Geschick. Das ist spannend, das ist lustig. Man hat auch diesen Zeitfaktor-Counter und dachte so, geil. Also da war ja dann am Ende auch richtig mitgefiebert. Und da hatte ich wirklich auch den Willen, dass die das gewinnt. Weil es war wirklich nur noch wenige Sekunden, es wäre nur noch ein Frisbee gewesen und es wäre, wirf schneller, wirf. Und dann schreit man halt und fährt es auch irgendwann. Und da war ich, das war gut. Das war gutes Fernsehen. Ja. Ich war mitgenommen. Sag ich doch. So, aber es war nur diese eine Wette. Die erste Wette mit dem scheiß Köter, den Müll sortiert, möchte ich nochmal anmerken, Lug und Betrug. Ja, das war das allerletzte. Also, wir haben es natürlich nicht gesehen. Ne? Warst du ganz eindeutig. Ach so, ja, aber es war irgendwann. Es wurde ja von der Regie immer weggeschnitten. Ja. Das haben wir aber gemerkt, ZDF. Das haben wir gemerkt. Aber wir glauben, tatsächlich hat die Dame dem Hund angezeigt, wo er denn hinzu, so mit Kopf nach links, Kopf nach rechts nicken. Naja, ja. Guck dir das nochmal in der Mediathek an. Also es gibt einige Anzeichen dafür, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass die Baggerwette überhaupt nicht da unter die letzten und die besten drei gekommen ist. Das ist oder so. Enttäuschend. Und dieser völlig übergriffige Dart-Heini da gewonnen hat. Warum war der übergriffig? Der hat so viel gesabbelt. Ach so. Der war so forsch. Der hat da ein bisschen Demut zu zeigen. Du meinst, der ist da, verbales Manspreading hat er betrieben. Ja, genau. Der muss ein bisschen demütig davor gehen. Da steht eine Fernsehlegende vor ihm. Und ja. Thomas Gottschalk. Wer war jetzt die Fernsehlegende? Ja, hast du nicht aufgepasst, ne? Ja. Diese Wette, ja, okay. Am Ende fand ich es tatsächlich ganz nett, dass nochmal Frank Elstner rausgekommen ist. Und Frank Elstner hat gar nicht erwähnt, dass er das erfunden hat. Was ist denn da los? Das wurde dann für ihn stellvertretend sehr oft gesagt. Und im Abspann war nochmal sein Name erwähnt, dass das eine Idee von Frank Elstner war. Ich glaube, das ist vertraglich zugesichert. Und hast du gesehen im Abspann 8 Redakteure? Ja, darüber, 8. Darüber haben wir nochmal gesprochen. Und du hast dann noch zu mir so gesagt, nach dem Motto, was brauchen die denn 8 Leute, um Gags zu schreiben? Und dann habe ich dir erklärt, das machen die ja gar nicht. Weißt du, was ein Redakteur im Fernsehen macht oder beim ZDF? Der nimmt ab. Erzähl's mir. Der nimmt ab. Der macht Leitung, also der macht Aufsicht. Das sind Leute, die, denen werden dann so Dinge vorgelegt und sagen so, ja, machen oder nicht machen. Das machen die. 8 Leute. Wie, aber das heißt, die haben nicht mal was mit der inhaltlichen Ausgestaltung der Sendung zu tun? Nö, die sagen so, das gefällt mir nicht, mach's anders. Und ansonsten hat man dafür Autoren und ja, genau. Regie und so ein Quatsch, richtig. Oder wie? Ja. Der Redakteur trägt Bist die Verantwortung. Du dir sicher? Ja, der Redakteur trägt die Verantwortung im Sender. Das ist seine Aufgabe. Ja, aber wozu braucht man denn für die, also jetzt mal ohne Scheiß. Normalerweise hat jede Sendung, also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel das ZDF-Magazin siehst, steht am Ende so, Redaktion ZDF, da steht ein Name. Das ist genau, die Kontaktperson zwischen Produktionsfirma und Produktionsfirma Sender. Ja, genau. Genau. Ja. So, und diese Person übernimmt auch im Sender intern einfach die Verantwortung, ist quasi die Schnittstelle. Und groß inhaltlichen Einfluss, mal kann man nehmen, mal nicht, aber prinzipiell ist das nicht die Aufgabe des Redakteurs. So, der Name täuscht da ein wenig drüber. Und dass das ZDF einfach bei Wetten, dass 8 Redakteure hat, die haben den ganzen Tag, also die haben halt, was, ne, weiß ich nicht, die haben wahrscheinlich drüber diskutiert, wo man das denn stattfinden lassen könnte. So. Also, das fand ich schon ein bisschen absurd. Und das, was sie da gemacht haben, ne? Ja. Wofür man sicherlich Leute gebraucht hat, ist Gäste zu gewinnen, ranzukriegen und den ganzen Scheiß zu organisieren und so, klar, überhaupt keine Frage. Aber inhaltlich den ganzen Scheiß, den kriegt man mit 2 Leuten in einer Woche gewuppt. Ja. Ohne ein einziges Problem. Jede Moderation, jeden Wetteinsatz, alles Mögliche in einer Woche, ohne Probleme. Ja. Ohne Probleme. Weil, also großinhaltlich ist diese Sendung ja nicht. Die lebt ja von den Wetten und von ein bisschen von irgendwas Geschwafel auf der Couch. Ja, das ist ja auch die okay. Moderation, das ist ja auch okay. Die Moderation kann man an einem Tag runterschreiben. Auch ohne Probleme, mit Sicherheit. Ja. Und ein guter Moderator würde die im Zweifel einfach selber schreiben können. Ein guter Moderator braucht nur Stichpunkte ja. und macht sich seine Moderation dann selber. Richtig. Aber diese und verpasst Sendung, seine Einsätze nicht. Aber der, und weiß auch, was als nächstes passieren soll. Aber dieser Moderator, hat sich darauf zurückgezogen, über weh zu klagen, dass er nicht oft genug im Feuilleton vorkam. So. Ja, weil er gecancelt wurde. Ja, nicht gecancelt vielleicht, wurde. Vielleicht. Nee, aber weil er zu viel krabbelt. Niemand hat ihn deswegen jemals gecancelt. Das Einzige, was jemals passiert ist, war, dass es eine Switch-Parodie gab. Ja. Das ist der Gipfel der Kritik gewesen am Ende. Ja. So. Und die war nicht mal gut, diese Parodie. Ja, das ist richtig. So. Das ist richtig, ja. Aber also ich hätte es trotzdem gerne nächstes Jahr nochmal wieder. Bin ich ganz ehrlich. Und dass die Baggerwette nicht gewonnen hat, das war lächerlich, ja. Muss ich sagen. Vielleicht merke ich so langsam tatsächlich, dass ich so ein bisschen so eine 90er-Jahre Fatigue habe, so langsam. Das habe ich nicht erwartet, weil ich einfach, wie treue Hörerinnen des Podcasts wissen, vehementer Vertreter war, dass dieses Jahrzehnt wiederkommen müsse. Was mir gerade noch einfällt, wofür Gottschalk, Entschuldigung, dass ich diesen Gedanken so abwerten wirken muss, aber Wetten, das? Nicht schlimm, nicht schlimm. Ich werde einfach, du wirst es ja wieder dann in der Redaktionskritik in deinem näheren Umfeld wieder gesagt bekommen, dass du es tust. Zu Gast war ja auch Svenja Jung unter anderem. Mit Heiner Serch zusammen. Ach so, ja. Du bringst das Stichwort, weil die hat ja irgendwie Thomas Gottschalk ein bisschen angefahren, dass nicht mit ihr gesprochen wurde. Also das Angefahren ist übertrieben. Also, und dann hat er sich irgendwann nicht an ihren Namen erinnern können. Und es wurde irgendwie gemutmaßt in Medien, dass es eine Retourkutsche von ihm war oder so, glaube ich nicht. Jetzt wie ich nicht erinnert und wusste nicht, wer sie war. Aber daran konnte man sehen, Svenja Jung und Hanno Ferch, du sagst schon, wer ist das? Wenn ich jetzt gesagt hätte, Hanno Ferch hättest du einordnen können, Svenja Jung, wer ist das? Kann man nicht einordnen. Ist das unsere Umweltministerin, ne? Unsere aktuelle? Ganz genau, die ist das, die war da, die spielt nämlich auch in ZDF-Mehrteilern mit. und hat mal eine verrückte Halbnackte in einem Tatort gespielt, meine ich. Und wer hat das nicht? Ja, eben. Das könnte man auch über Heino Ferch sagen. Ja. Und dafür ist er tatsächlich ein bisschen kritisiert worden. Das fand ich auch ein bisschen frech. Ja, so, was soll das? Aber keine Ahnung, wenn man da hinkommt, als jemand, der so eine Eigenproduktion promoten soll. Also, keine Ahnung, ich hätte das. Also, was ich, Heino Ferch hat, finde ich, hat den Eindruck, also fand ich so, das war mir irgendwie näher. Weil dem war gefühlt, war das einfach scheißegal. Ich hab so, ja, geil, wenn das, ja, mache ich, klar. Gibt ihm eine Hand aufhalten, so, gibt ihm hier Anreise, ein bisschen Gage und dann ist schön. Und so muss man das eigentlich nehmen. Der hat das wahrscheinlich auch schon einfach tausendmal sowas gemacht, zu promoten. Ja, das stimmt natürlich. Und es war schon ein bisschen unangemessen von Thomas Gottschalk, muss man auch sagen. Aber das war halt auch das Schlimmste irgendwie. Ja. Ja. Also ich würde es nochmal sehen, du anscheinend nicht. Also von allen großen Lagerfeuer-Events war das tatsächlich das Letzte, was ich jetzt zurückerwartet habe. Ich bin immer noch tatsächlich einfach grundlegend sauer auf diese Pandemie, dass sie mir dieses Comeback vom Domino Day weggenommen hat. 50% in der werberelevanten Zielgruppe, Dennis. 50%. Absurd. Ja. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, diese Sehnsucht in diesen globalisierten, modernen Zeiten, in denen wir keinen Halt haben nach der dieser ganze Wunsch ist natürlich total, nach den 90er Jahren ist total reaktionär. Das weiß ich ja, ja klar. Auch. Ja. Aber wenn ich nicht das machen würde, dann müsste ich meinen Reaktionismus müsste ich anderweitig ausleben. Dann weiß ich nicht, aber du sagst ich immer gegen 90er. Ausländer protestieren oder so. Gegen aber Ausländer. Du sagst immer 90er, Dennis. In Wirklichkeit ist das, was uns ereilt, sind die frühen 2000er. Naja, ich werde dich darauf hinweisen, glatt abschließen. Die 90er haben irgendwann 2003 aufgehört. Aber ich werde dich darauf hinweisen, wenn die Hüfthosen bei Frauen wieder Einzug halten. Hüfthosen. Wie sehen die denn aus? Ja, es ist das Gegenteil zum Mom-Jeans, die ja bis zum Bauchnabel gehen. Und die Hüfthosen, die gehen also quasi unter die Arschritze, wenn du so willst. Ah, was Paris Hilton getragen hat. Ja, ja, ja, klar. So, und jetzt bin ich auf hier stylebook.de, die Hüfthose ist zurück. So wird sie jetzt getragen. Nullerjahre Revival. Der Artikel ist von 2019. Ja. Hey, mal, sag ich doch. Der Artikel beginnt, wir haben gerade erst das 90er-Jahre-Comeback mit Buffalos und Bauchtasche verkraftet, da stehen bereits die Nullerjahre in den Startlöchern. Dabei wird besonders ein Revival-Teil von der Mode-Community gefeiert, die Hüftjeans. Wir verraten, wie die Jeans jetzt getragen wird. Ja, bald kommen auch wieder diese riesigen Sonnenbrillen zurück, die nicht nur so einen Bügel an der Seite haben, sondern wo der Bügel genauso breit ist wie die Brille. Also wie die Brille hoch. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist egal. Brauchst du auch nicht. So, naja, aber wie gesagt, das? Es ist halt, es ist Reaktionismus und irgendwo muss ich den ausleben. Wie viel, wenn du Wetten, das jetzt beurteilen müsstest, ja? Ja. Auf einer Skala von 1 bis 5 Eltons, wie viel würde er kriegen? 3. 3. Sag 3,5, aber ich will es halt, ich würde es gerne wiedersehen. Nee, also ich, also aus meiner fachmännischen Sicht kann ich das schon, also, was denn? Nee, alles gut. Also, kann ich es fachmännisch bewerten, aber persönlich hasse ich es. Okay. Und wie gesagt, also man hätte einfach das Überziehen auch verhindern können, einfach diese 20 Minuten Eigengeschwafel am Ende. Ach, das hätte man nicht verziehen, das war doch klar und das war doch auch abgesprochen, dass er überzieht. Nee, das Überziehen ist ja egal. Und er hat ja auch ziemlich genau eine halbe Stunde überzogen. Ja, das war doch irgendwie verräterisch. Das war komplett fake. So. Nee, ich meine aber dieses Eigengeschwafel am Anfang, das war halt armselig. Ja, das war absurd. Aber vielleicht war das, ich meine, bei TV Total, um in dem Bogen jetzt nochmal zu schlagen, war das ja ähnlich. Da hatten wir auch dieses Selbstreferenzielle. Das ist vielleicht ja auch war das okay. Bei TV Total ein bisschen besser gelöst als bei Wetten, dass. Das ist ja auch okay, das musst du ja auch tun. Du musst tatsächlich Leuten, da haben Leute das erste Mal eingeschaltet, die haben vorher noch nie Wetten, das gesehen. Das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, aber so lange weg war es nun auch nicht. Egal, wir machen hier mal eine Karte. Dennis, Frage, willst du noch über die FDP reden? Ja, ich will tatsächlich gerne, falls du noch kannst. Aber nur ganz kurz tatsächlich. Genau, ganz kurz. Zumindest deine Meinung will ich mal hören. Und zwar, hast du den Eindruck? Wer nicht? Ja. Darum hört ihr diesen Podcast. Ihr wollt nur Renkes Meinung hören. Hast du den Eindruck, dass gerade der FDP mehr oder weniger einerseits die komplette öffentliche Kommunikation der Ampel-Koalition übertragen wurde, zugelassen wird und einerseits die mehr oder weniger alles, was an Politik gerade durch die Ampel schon bestimmt wird, FDP-getrieben ist unter der Prämisse, naja, wir müssen die FDP bei Laune halten, sonst ist sie weg und dann ist die Ampel kaputt. Ja. Das ist schlimm, oder? Trifft total meine Einschätzung. Ist schlimm. Also das fängt ja tatsächlich, also am meisten hat sich das manifestiert bei dieser schon dieser PK, wo dieser Freedom Day mehr oder weniger im Frühjahr 2022 verkündet wurde, und zwar sind Marco Buschmann. Und ich mag dieses Gesicht jetzt schon nicht. Weil einerseits hat er einfach einen verqueren Freiheitsbegriff, ist seine Ideologie, der einfach nur reiner Egoismus ist, er trage das einfach. Hier ist halt dieser Prototyp von seinem FDPler, der nur eine Sache im Kopf hat, die nennt sich Ich. Vulgärfreiheit. Ja, Vulgärfreiheit, danke. So. Ja. Und der hat die komplette PK bestimmt, weil treten Grüne und es vor allem, also Grüne treten ja noch ein bisschen in dieser Pandemie-Politik auf, aber die SPD hat sich ja komplett verabschiedet. Wer tritt denn da von der SPD auf? Ja, da hast du völlig recht. Das empfinde ich auch und ich finde es als ein bisschen störend. Man hatte so ein kleines öffentliches Streiten über die Steuern. Da war Olaf Scholz und die Grünen waren mal kurz zu hören. Ansonsten ist das richtig. Aber ich glaube, um das abschließend bewerten zu können, müssen wir den Koalitionsvertrag abwarten. Denn es kann auch einfach sozusagen dieses Weiterführen des Wir halten alle die Klappe sein, das man bei den Sondierungen schon hatte. Nur die FDP hält es nicht ganz durch. Und man schickt die FDP vor, auch vielleicht Sachen zu verkünden, die man inhaltlich selbst mitträgt, aber die man nicht verkünden möchte. Ja, also, wäre eine Vermutung. Mein Eindruck ist tatsächlich, meine Vermutung ist, dass es nicht so ist, sondern man hat wirklich die Angst, dass die FDP wie so ein trotziges Kind bei erster Gelegenheit abspringt. Und das war tatsächlich bei der Steuernummer der Fall, wo Olaf Scholz und Habeck tatsächlich ich habe tatsächlich zufälligerweise diese Anne-Will-Sendung gesehen, ziemlich offen gesagt haben, das ist schon scheiße, was jetzt passiert ist gerade, aber wir machen das, weil wir einfach wie drei Parteien sind und wir müssen da ein bisschen rankommen und wir hätten uns gerne anders vorgestellt und da war die FDP schon ziemlich angefahren deswegen. Also und jetzt die Corona-Politik, die wirklich rein von der FDP getrieben ist, dieses... Ja, stopp, aber die Frage ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Das Einzige, was ja passiert ist, dass diese Epidemie, bla bla, nationale Tragweite ausläuft. Nee, das wollten die Grünen auch schon im Sommer, dass es ausläuft. Genau, und ansonsten passiert was? Die Länder bekommen so einen Baukasten. Auch das ist eine Idee, die ist schon ein Jahr alt. Ich glaube tatsächlich inhaltlich. Der reine tatsächlich Gesetzentwurf ist tatsächlich wieder nochmal anders, aber diese öffentliche Kommunikation. Und das finde ich fraglich. Lass sie doch, es könnte halt, wir wissen es noch nicht, deswegen sage ich, wir müssen den Koalitionsvertrag abwarten, weil es kann auch einfach sein, lass sie doch rumschreien, wenn die halt irgendwie ihre Wähler ruhig stellen müssen. Das ist ja durchaus ein Punkt, ne? Denn SPD und Grüne müssen der Wählerschaft nicht erklären, dass sie lieber mit der FDP zusammen eine Regierung machen, als in die Opposition zu gehen. Die FDP muss es schon begründen. Ja, das stimmt. Aber ich habe noch ein weiteres Indiz, was ich jetzt vor 20 Minuten vor dieser Aufzeichnung, Live-Sendung gelesen habe. Bitte. Und zwar bei der FAZ exklusiv. Ich habe lustigerweise jetzt FAZ Plus. Wer nicht? So. Nee, hier die, was ist das, die TAZ und die FAZ und so, ich also die, und die WAZ. Ja. Ich habe diese ganzen Atzen, habe ich ja dicke. Und weil ich habe die FAZ verkauft, wenn du quasi ihren 6 Monate Digital-Abo kaufst, gab es halt 10.000 Bahn-Bonuspunkte dazu. Oh, echt? So. Und das Abo kostet, das Digital-Abo kostet 290 Euro. Und wenn du jetzt quasi, und ein Erste-Klasse-Upgrade für Bahncard 100-Inhaberinnen ist 500 Punkte. Das heißt, du hast 20 Upgrades. Das heißt, du machst 290 Euro. Nee, stopp, falsch. Du hast 20 Upgrades. So, aber dann machst du halt quasi 290 Euro durch 20 und dann hast du ein Erste-Klasse-Upgrade für 14,50 Euro. Das ist unschlagbar. Natürlich habe ich da sofort zugegriffen. Ja, das klingt nach dem Rabatt für sehr Privilegierte. Hast du das aus so einem Bahncard 100 Forum? Nein, vielfliegertreff.de. Oh Gott. Diese Seite ist echt, sie ist furchtbar und da sitzen wirklich Leute den ganzen Tag und gucken, wie sie so Meilen, Kreditkartenpunkte und so einen Scheiß optimieren, um immer das Beste rauszuholen. Das sind die Leute, die sagen so, weißt du was, ich habe eine Weltreise gemacht, ohne dafür zu bezahlen. Das sind die Leute, die dann quasi ihr Leben lang damit angeben werden. Oh mein Gott. Herzlich willkommen im vielfliegerforum.de. Oh. Okay, ich würde sagen, wir packen das. Und, wir packen die FDP. Ja, nur kurz die FDP. Und dieser, was mir jetzt ein bisschen zu, das normal mein Indiz dafür, dass der FDP zu viel Freiraum gelassen wird, ist gerade tatsächlich, dass die FAZ vermeldet, dass die Grünen nicht mehr auf das Finanzministerium beharren. Und das finde ich fragwürdig, weil. Ja, naja, schauen wir mal. Ja, mal schauen. Also, natürlich, mal schauen, was läuft. Aber die Grünen haben schon immer klar gesagt, zumindest war es Teil ihrer Strategie. Einerseits will man sich breiter aufstellen und dann will man sich nicht auf das Umweltministerium reduzieren lassen und andererseits ist das der Ziel oder das effektivste Ministerium, um Klimaschutz umzusetzen, nämlich das Finanzministerium, weil da ist die ganze Asche drin. Ja, das kommt, glaube ich, auf die Politiken an. Ich glaube, die werden das falsch rum machen sozusagen. Wenn die eher eine FDP-gesteuerte Finanzpolitik fahren, dann wird ein Grüner das überwachen müssen. Und wenn sozusagen Grüne und SPD die umweltpolitischen Fragen sich da eher durchsetzen im Koalitionsvertrag, dann wird jemand von der FDP Umweltminister, ich glaube, oder eine Umweltministerin. Ich glaube, so wird das eher eine Koalition des Ausgleichs sein. Zumindest wäre das eine, wie ich finde, sehr intelligente Konstruktion, das so zu machen, wenn man irgendwie versuchen möchte, das ganze Ding beieinander zu halten und auch versuchen, das in so ein Team zu pressen, das funktioniert muss. Müssen wir abwarten. Ich würde sagen, wir warten noch mal tatsächlich ein paar Minuten. Wir packen die FDP wieder zurück in die Kryostase und schauen uns das noch mal an. Machen wir so. Ja, da fehlt eigentlich nur noch eins, ne? NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Ja. NDR 1 Niedersachsen, Michael Turnau, Anycast, wir sind wieder da und ich würde sagen, heute Dennis, fangen wir mal an mit den Anycast Pitches. Oh. Die Neuauflage, ein Anycast Pitch, die Neuauflage der Kultserie Unsere kleine Farm in den Hauptrollen Jasna Fritzi Bauer und Jimmy Blue Ochsenknecht. ZDF Samstagskrimi, die etwas zu kalte Wanne mit Frederik Lau und Gorillas, das Musical von und mit Winona Ryder. Neu auf der Anycast schwarzen Liste, hellblauer Lidschatten, Schnauzbart bei gleichzeitig schulterlangem offenen Haar, gerne wellig, und das Unionforum. Schöne Grüße nach Mordor. Kommen wir zu den Nachrichten. Die EU-Kommission hat Google Wettbewerbsstrafen in Milliardenhöhe aufgebrummt. Der Konzern wehrt sich juristisch. Vor dem Gericht der Europäischen Union muss er nun allerdings eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Das Tischkicker-Doppel endete 2-10. Kommen wir zur Politik. Im Machtkampf um die künftige CDU-Spitze ist ein neuer Name ins Gespräch gebracht worden. Der hessische CDU-Politiker Michael Meister schlägt den bisherigen Kanzleramtschef Helge Braun als neuen Bundesvorsitzenden vor. Helge Braun ist ein kluger Kopf mit Ideen für die Zukunft, sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien kommentierte den Vorschlag gegenüber dem Erfolgsmedium Anycast erfreut mit den Worten: Endlich wieder ein Dicker. Im Lager von Konkurrent Friedrich Merz. Oh, Entschuldigung. Ah, mich erreicht gerade eine WhatsApp-Nachricht von CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien. Okay, sie schreibt: Aber mal im Ernst, Wir suchen einen guten Bundesvorsitzenden. Und Helge Braun wäre echt fett. Und wenn er es nicht werden sollte, finanziell mache ich mir um ihn keine Sorgen. Immer wenn ich ihn bei Rewe sehe, ist er dick im Geschäft. Breitgrinsendes Emoji. Vor Lachen weinendes Emoji. Danke bis hierher, Karin Prien. Im Lager von Konkurrent Friedrich Merz sorgt die Nennung für nichts als Häme. Das Letzte, was die CDU jetzt braucht, ist ein Narkosearzt, sagte ein CDU-Abgeordneter aus dem Merz-Lager während einer Vorbesprechung zur Fraktionssitzung am Mittwochnachmittag gegenüber der Bild-Zeitung über den promovierten Mediziner Braun. Anycasts Chefredakteur und Vorsitzender des Vereins zur Förderung von Mais als Streugewürz, Dennis Mohrhardt, kommentiert die Vorgänge rund um die Suche einer neuen CDU-Spitze und insbesondere die Person Friedrich Merz wie folgt. Halt die Fresse! Kommen wir nun zur Lotto am Samstag-Vorhersage für den 13. November 2021. Dennis, was sind denn die 6 Zahlen, die gezogen werden? 3, 9, 11, 23, 30, 48. Und die Superzahl? Ist die 5. Sehr schön, vielen Dank. Das war NDR 1 Niedersachsen. Michael Turnau. Anycast. So, machen wir Ende hier. Das war es auch einigermaßen für heute. Ja. Wir müssen nochmal aufrufen. Dr. Kai Kubasta, ihr erinnert euch, von letzter Woche hat nochmal aufgerufen, ihr sollt zu den bekannten 5, glaube ich, 5 waren es, ne? Ja, das ist nicht vorbereitet, deswegen kannst du sie gar nicht aufsagen, richtig? 5? Es war, ja. Es war nämlich... Hier schneide ich Kategorien. Die Kategorien. Rubrikenangebot, ja. Hörgenuss, Preis-Leistung, Ambiente. Ja, Schlaganfall gerade. Ambiente. Sehr gut. Also, die Kategorien sind Rubrikenangebot. Ich lasse es einfach so drin jetzt. Rubrikenangebot, Hörgenuss, Preis-Leistung, Ambiente, Service. Man darf nicht drüber nachdenken, muss einfach ballern. Ganzen Tag ballern. Dazu sollt ihr Schulnoten abgeben. Ja. Ja. Aber ich möchte nochmal präzisieren, deutsche Schulnoten, genau. So. Deutsche Schulnoten. Und auch keine schweizerischen. Ist das Schweiz nochmal anders? Hatten wir nicht schweizerische Schulnoten irgendwie bekommen? Von wem? War das nicht auf Twitter? Das weiß ich nicht mehr. Ich lese Twitter nicht. Was ist denn mit dir los, Dennis? So, genau, das sollte noch passieren. Das müsst ihr noch schreiben in die Kommentare oder in Apple Podcast oder in was auch immer wohin. Gerne auch oder, per Mail. Oder per Postkarte. Per Postkarte an Dr. Kai Kubasta und dann an die Adresse im Impressum. Das kommt schon an. Ja. Oh, ich hätte gerne so eine große Empfänger-Postleitzahl. Kann man immer nur sagen, so Anycast 10198 Berlin. Hier, sag ich doch, ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt. Natürlich von Herr Kaiber. Herr Kaiber hat hier aus der Schweiz geschrieben, Mensch, du liest ja echt gar nichts. So. Da sind die verdreht. Ich bin halt der Gottschalk. Als würde ich mich hier vorbereiten. Müssen wir das umrechnen in deutsche Schulnoten? Das ist wirklich schwierig. Ja. Wie viele Rappen sind das denn? Und wie viel Pfennig? 13. 13 Rappen. Das sind 8 Pfennig, oder was? Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, tut das gerne mit einem Dauerauftrag oder einer Einzelunterweisung. Genaueres findet ihr unter anycar.sc/Unterstützung. Unterstützen. Ah, ja. Seht ihr? Genau. Wirft mal das Geld. So gut eingespielt. Wirft mal Geld in den Hut, damit wir uns, weiß ich nicht. Damit wir uns gute Moderatoren leisten können. Ja, genau. Genau, bezahlt uns mal Geld, damit wir die Scheiße nicht mehr selber machen müssen. Oder unterstützt uns via Coffee, falls ihr nur Vaterlands Kreditkarte zur Hand habt. Damit haben wir eigentlich nicht mehr zu sagen und wünschen euch eine gute Nacht. Ja. Und freuen uns auf die nächste Woche TV Total, ja, die wir auch hier wieder besprechen werden. Das ist das einzige Thema für die nächsten 6 Wochen. Oh, tschüss. Adieu.